Erste Elisa sagt, hört Gott zu. Morgen gibt es viel Essen. Das Essen kostet nur wenig Geld in Samaria. Zweiter, ein wichtiger Mann glaubt das nicht. Elisa sagt, du wirst es sehen. Aber du wirst nichts davon essen. Dritter, vier kranke Männer sitzen vor dem Stadttor. Sie sagen, warum warten wir hier? Wir werden hier sterben. Vierter, in der Stadt gibt es kein Essen. Wir gehen zu den Feinden. Vielleicht lassen sie uns leben. Fünfter, am Abend gehen sie zum Lager der Feinde. Aber dort ist kein Mensch. Das Lager ist ganz leer. Sechster, Gott machte laute Geräusche. Die Feinde hörten viele Wagen und Pferde. Sie hatten große Angst vor einem Heer. Siebter, die Feinde liefen schnell weg. Sie ließen ihre Zelte und Tiere dort. Sie wollten nur ihr Leben retten. Achter, die kranken Männer gehen in ein Zelt. Sie essen und trinken viel. Sie finden Gold und Silber. Neunter, dann sagen sie, wir müssen die gute Nachricht sagen. Wir gehen zum König und erzählen alles. Zehnter, sie rufen die Wächter am Tor. Sie sagen, das Lager ist leer. Nur Pferde und Esel sind noch da. Elfter, die Wächter rufen andere Männer. Sie sagen es dem König im Palast. Zwölfter, der König steht in der Nacht auf. Er sagt, das ist eine Falle. Die Feinde verstecken sich nur. Dreizehnter, ein Diener sagt, wir schicken Männer mit Pferden. Wir wollen sehen, was dort los ist. Vierzehnter, sie nehmen zwei Wagen mit Pferden. Der König schickt sie weg. Er sagt, geht und seht nach. Fünfzehnter, die Männer reiten weit. Überall liegen Kleider und Waffen. Die Feinde haben alles weggeworfen. Die Männer kommen zurück. Sechzehnter, das Volk läuft aus der Stadt. Sie nehmen alles aus dem Lager. Jetzt kostet das Essen wenig Geld. Siebzehnter, der wichtige Mann steht am Stadttor. Die vielen Menschen laufen über ihn. Er stirbt am Tor. Achtzehnter, Elisa hatte zum König gesagt, morgen gibt es viel Essen. Das Essen wird sehr billig sein. Neunzehnter, der Mann hatte gesagt, das kann Gott nicht tun. Elisa sagte, du wirst es sehen. Aber nicht essen. Zwanzigster, so passierte es auch. Die Menschen traten ihn am Tor tot. Er starb genau dort.